Kann dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde dein Rückgrat aus dem Hals, Junge.